ja da geschieht alles nochmal. Zieh dich nur satt an meinem Schmerz, es ist noch Platz in diesem Herz. Du bist ganz höflich, Eleganz hat dich immer fasziniert. Wir werden ausfallend, laut und weit schallend, unschön, was passiert. Ich weiß, nichts bleibt, wie es war. Doch wenn du willst, du bist ja da, geschieht alles nochmal. Zieh dich nur satt an meinem Schmerz, es ist noch Platz in diesem Herz. An die Liebe glaub ich doch, was soll ich sonst auch tun? Denn ich lieb dich immer noch. An die Liebe glaub ich doch, was soll ich sonst auch tun? Denn ich lieb dich immer noch.